3 Uhr geht es im heutigen Soundcheck noch um alte und neue Dub-Musik. Ich heiße Günther Jansen. Zu Beginn dieser Stunde eine Aufnahme von 1980, Electro Charge aus dem Album I War Dub von Blackbeard. Blackbeard, Blaubart, ein Pseudonym für Dennis Bovell. Er hat die meisten Instrumente selbst eingespielt. Drums, Bass, Gitarre, Piano, Orgel, Percussion. Natürlich auch gemischt und mit den Soundeffekten versehen. Live trat er in den 80er Jahren mit seiner Dennis Bovell Dub Band in Erscheinung. Die begleitete zum Beispiel Lyndon Kwesi Johnson auf seinen Konzerten. Apropos 80er Jahre, damals auch schon aktiv, und zwar als Bassist und Schlagzeuger bei Big Audio Dynamite, 2 der 3 Musiker von Dread Zone. Die haben gerade ihr 2. Album veröffentlicht, Second Light, eine moderne Spielart der Dub-Musik, aber wiederum doch alten Vorbildern verhaftet. Neben Dennis Bovell haben wir in den vergangenen Minuten, in der vergangenen Stunde ja einige von diesen alten Vorbildern gehört. Hier aber jetzt Dread Zone mit One Way. Right now, I'm gonna go show you how to operate, right? Watch the bass now. Thank you. up by now. 24/7, see? Just come in, boss. Wicked.

Das war eine ganz frühe Produktion des schon zu Anfang der Sendung erwähnten Adrian Sherwood, noch aus den End-70er Jahren, Creation Rebel mit Dub from Creation. Der Londoner Adrian Sherwood war früh von jamaikanischen Produzenten wie Lee Perry oder Prince Farai beeinflusst. Die hatten ja vorgemacht, wie man das Mischpult als eigenständiges Instrument benutzen konnte. Übrigens nicht nur im Studio, sondern auch live durch allerlei Geräte bzw. Effekte wie Echo, Phaser, Verzerrer etc. Wenn man mal die Möglichkeit hat, Adrian Sherwood hier im Konzert zu sehen. Das heißt, irgendeine Band auf der Bühne und ihn am Mischpult, dann muss man einfach mal nah an die Bühne gehen, hören, was da eigentlich auf der Bühne passiert und dann weiter nach hinten, wenn man dann die PA mit Adrian Sherwoods Zutaten auch hören kann. Da wird man dann oft beträchtliche Unterschiede feststellen, wenn es vielleicht auf der Bühne einfach ganz langweilig nach Funk oder irgendeinem dahingewurschtel klingt, dann ist es möglicherweise in der Saalmitte ganz aufregend, eben durch die von mir genannten Sachen wie Echo, Phaser, Verzerrer, Hall. Adrian Sherwood arbeitet auf seinem On You-Label fast immer mit denselben Musikern zusammen. Zu diesem Grundstock stoßen dann jeweils mal andere dazu. Und zwei aus dieser On You-Familie hören wir jetzt hintereinander. Im typischen Adrian Sherwood Sound zuerst Dub Syndicate, danach die Revolutionary Dub Warriors. Thank you. Dub Syndicate und Revolutionary Dub Warriors, produziert von Adrian Sherwood für sein On You Sound Label. Er hat bei seinen Abmischungen nicht mehr nur die Wahl zwischen zwei oder vier analogen Spuren, die er dann wahlweise wegdroppen kann, wie damals die Ahnherren des Dub in Jamaika, King Tubby, Lee Perry, Bunny Lee. Sherwood hat mindestens 16 oder 24 Spuren in seinem Studio und diese heutzutage wahrscheinlich digital. Das heißt nicht als breites Tonband, sondern als Festplattenspeicher mitsamt Computermischpult. Aber egal, ob alte oder modernste Technik, bei Dub-Musik muss man schon eine gewisse Vision haben. Da reicht nicht das nur saubere, nur korrekte. Und in diesem Sinne sind ja auch viele als Dub bezeichnete Versionen auf allen möglichen Dance-Maxis gar keine wirklichen Dub-Versionen, die ja zugleich Neuinterpretationen sind, sondern einfach Instrumentaltracks, bei denen einfach die Lead-Vocals weggelassen wurde. Aber sowas zählt hier in diesem Deutschlandfunk-Soundcheck nicht zum Dub, eher schon das. The Roots Man, Rougher Than a Lion. When it comes to sound class business, it's we that run the musical section. Pim, pim, pim, pim, pim. Right now, I'm gonna show you how man operate. Pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, waren die Addis Rockers, sozusagen die Houseband, die Hausmusiker aus dem Addis Studio in London. Mitte der 80er Jahre dort eine angesagte Adresse für den englischen Reggae. Aswad nahm dort auf oder die Twinkle Brothers. Die Addis Rockers eben von ihrem gleichnamigen Album, überwiegend einer Dub-Platte und somit zugleich Vorläufer der heutigen britischen Dub-Szene. Ein anderer Altmeister des britischen Dub ist Jah Shaka. Auf der Aufnahme gleich ist auch einer der Addis Rockers mitvertreten. Die Shaka All-Stars mit Message from Africa, so der Titel dieser LP. Die A-Seite mit insgesamt 5 Songs, die B-Seite mit den entsprechenden Dub-Versionen und im Rahmen dieser Sendung natürlich ein Ausschnitt dieser Dub-Seite. Die Shaka All-Stars hier mit Jah Guide. We'll be right back. Zu Beginn, kurz nach eins, lief als erste Musik Audio Active und ich sagte, da A bis Z, eben sind wir dort angelangt mit Zion Train, Vertreter des heutigen britischen Dub, modernste digitale Technik gepaart mit Respekt vor alten Dub-Traditionen. Die Roots, die Wurzeln sind nicht abgeschnitten zu solchen wie King Tubby oder Prince Farai. Zion Train eben mit One Conscience aus ihrem aktuellen Album Homegrown Fantasy. Nachdem wir im Dub-Alphabet von A bis Z durch sind, folgt jetzt noch ein kleiner Epilog in Form eines Stückes von Primal Scream von ihrer Screamadelica-CD Higher Than the Sun, A Dub Symphony in Two Parts. Das soll am Schluss der heutigen Sendung für eine Art von Dub-Musik stehen, die nicht primär mit Reggae zu tun hat, die aber natürlich ohne die Techniken, auch ohne die Haltung nicht möglich wäre, sich das vorhandene Stück neu anzueignen, sei es mit dem einfachen Weglassen der Gesangsspur und der Betonung der Rhythmusgruppe, sei es mit dem exzessiven Einsatz von Hall und Echo, sei es mit modernen Sampling-Effekten. Dub als vielfältige, spannende Art, das Mischpult als eigenständiges Instrument einzusetzen, die Kunst des Weglassens als ein Mittel zur Steigerung der Intensität. Das war der heutige Soundcheck mit alter und neuer Dub-Musik. Ich heiße Günther Jansen und wünsche eine gute Nacht.